Kundgabe 2185. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1941. Gerechtes Denken. Erziehungsmittel dazu. Ein klares Empfinden für Recht und Gerechtigkeit kennzeichnet die Menschen, die Gott noch im Herzen tragen. Sie verabscheuen das Böse und leiden unter der Lieblosigkeit der Menschen untereinander. Jedoch daran ist das Wirken des Dämons ersichtlich, dass nur wenige im gerechten Denken stehen, dass jegliche böse Tat von den anderen gutgeheißen wird, so wie sie irdischen Vorteil daraus ziehen. Und darum kann Gott solche Taten nicht ungesühnt lassen. Und es müssen leiden auch die Menschen, die ihre Zustimmung dazu geben, wenngleich sie die schlechten Taten nicht ausführen. Denn schon der Wille ist sündhaft, so er sich einer Lieblosigkeit zuwendet. Und dieser sündhafte Wille zieht großes Leid nach sich. Müssen doch die Menschen an sich selbst verspüren, was sie den Mitmenschen zufügen. Jeder böse Gedanke ist ein Anerkennen der bösen Macht. Und eine so nach lieblos gewordene Menschheit führt nur noch den Willen dessen aus, der gegen die Liebe kämpft. Soll nun die Menschheit seiner Macht sich entwinden, so muss sie zuerst das Unrecht erkennen. Und dies wird sie erst, wenn sie selbst betroffen ist, also leidet. Und so nimmt Gott ihnen das Leben, so wie sie das Leben nehmen ihren Mitmenschen. Gott vernichtet, was ihnen lieb ist, so wie sie vor dem Vernichten dessen nicht zurückschrecken, was Eigentum des Mitmenschen ist. Gott lässt sie durch Krankheit und Elend gehen, weil sie kein Mitleid haben mit dem Leid und Elend der Mitmenschen. Doch er will sie nicht allein strafen, sondern sie ins rechte Denken leiten. Er will, dass sie ihr Unrecht erkennen und gutzumachen versuchen, was sie verschuldeten. Er will sie zur Liebe erziehen. Er will, dass sie einander helfen und sich beistehen in ihrer Not. Er will ihr Herz liebefähig machen, auf dass sie sich gestalten könne nach seinem Willen. Denn Menschen, die in der Lieblosigkeit verharren, werden untergehen an Leib und Seele. Und wenngleich ein ganzes Volk in Gefahr ist, Gott wird dieses Volk retten, indem er der bösen Macht sich widersetzt, also das Wirken der schlechten Kräfte unterbindet, indem er ihnen selbst Einhalt gebietet durch seinen Eingriff, der große Leiden beendet. Wie er jedoch auch schmerzliches Leid über die Menschen bringt, die Gott nicht erkannt haben. Amen.